Als am 11. September 2001 Flugzeuge in das World Trade Center in New York und in das Pentagon in Washington rasten, wurde jedermann deutlich, wie anfällig die Infrastruktur der Industriestaaten für Terroranschläge ist. Auch die sich schon abzeichnenden Folgen der Klimaveränderungen, immer häufigere Naturkatastrophen, können das öffentliche und private Leben beeinträchtigen. So ist in den Industriestaaten das Bewusstsein dafür gewachsen, dass die kritische Infrastruktur besser geschützt werden muss. Das Trinkwasser ist eine dieser Bereiche, die leicht verseucht werden können. Die Energieversorgung, vor allem die Stromversorgung, ist ebenso anfällig für Anschläge wie für Folgen von Naturkatastrophen. Kommunikationsverbindungen gehören in den Katalog. Hier haben die baltischen Staaten vor einigen Jahren erlebt, dass deren Kommunikationseinrichtungen massiv angegriffen und dabei nahezu lahmgelegt wurden. Die Transportverbindungen sind lebenswichtig für ein Land mit der Struktur der Bundesrepublik und auch hier sind Eingriffe von außen leicht denkbar. Der versuchte Anschlag der sogenannten Kofferbomber ist dafür ein Beispiel. Hinzu kommen auch Risiken wie Pandemien, aktuell die sogenannte neue Grippe. Seit Jahren schärft die Bundesregierung die Instrumente, mit denen die kritische Infrastruktur besser zu schützen ist. Dazu diente zum Beispiel der Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen, aber auch das Bemühen, die vielen in den jeweils zuständigen Ministerien angesiedelten Krisenstäbe im Innenministerium zu koordinieren. Und sie hat Krisenmanagementübungen unter dem Kürzel LÜKEX durchgeführt. Nun hat die Bundesregierung eine nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen verabschiedet, die bisher schon laufende Bemühungen bündeln und neue anregen soll. Zahlreiche Elemente der kritischen Infrastrukturen sind in privater Hand, Post, Telekommunikation, an vielen Orten auch die Elektrizitäts- und Wasserversorgung, um nur einige zu nennen. Bundesregierung und die privaten Betreiber der genannten Unternehmen müssen gemeinsam eine Gefahren- und Risikoanalyse vornehmen und daraus Konsequenzen ziehen. Die Bundesregierung sagt aber deutlich, dass dort, wo die gemeinsamen Konsequenzen nicht erreicht werden, der Gesetzgeber eingreifen wird. Die Bundesregierung geht heute davon aus, dass Deutschland im Bereich der Energieversorgung, der IT und der Transportdienstleistungen, beim Gesundheits- und Finanzwesen, beim Trinkwasser und der Ernährung sehr gut versorgt ist, dass die Ausfallsicherheit bei der Stromversorgung auch sehr hoch ist. Allerdings sieht sie noch Mängel in der Umsetzung der gesetzlichen Pflicht, entsprechende Vorkehrungen bei der Telekommunikation und der Datenverarbeitung zu treffen. Der Mix aus gemeinsamer Risikoanalyse, gemeinsamer Erarbeitung von Lösungsvorschlägen sowie gemeinsamer Übungen soll intensiviert werden. Neben der Zusammenarbeit mit den privaten Infrastrukturbetreibern muss auch die Zusammenarbeit mit den Ländern organisiert werden. Und die Regierung will mit den Nachbarstaaten und in den internationalen Organisationen EU, G8 und NATO solche Konzepte erarbeiten, um grenzüberschreitende Risiken in den Griff zu bekommen. Diese nationale Strategie ist also eine Verpflichtung von Staat und Wirtschaft, sich der Aufgabe, kritische Infrastruktur zu schützen, noch intensiver zu stellen. Denn es gilt ein Paradoxon. Je besser die Versorgung in einem Land ist, je weniger störanfällig eine Infrastruktur ist, desto stärker wirkt sich eine Störung aus, für die dann ja nur wenig vorgesorgt ist. Hier soll die Strategie Abhilfe schaffen.